Kapitel 1. Wir Menschen sind auch nur Tiere. Unsere wilden Anfänge. Unsere Geschichte beginnt vor ururlanger Zeit, vor Millionen von Jahren, als die Menschen noch ganz gewöhnliche, ziemlich unscheinbare Tiere waren. Sie wohnten noch nicht in Häusern, gingen weder zur Schule noch zur Arbeit und kannten keine Autos, keine Computer und keine Supermärkte. Sie lebten in der Wildnis, pflückten Früchte von Bäumen, suchten im Wald nach Pilzen und ernährten sich ansonsten von Würmern, Schnecken und Fröschen. Die anderen Tiere, Giraffen, Zebras, Paviane und andere, hatten noch keine Angst vor ihnen. Eigentlich waren sie ihnen ziemlich egal. Niemand, wirklich niemand hätte sich damals träumen lassen, dass die Menschen eines Tages zum Mond fliegen, Atombomben bauen und Bücher schreiben würden. Ganz am Anfang konnten unsere Vorfahren noch nicht einmal Werkzeuge herstellen. Zwar wussten sie, wie man mit Hilfe von Steinen Nüsse knackt, aber Pfeil und Bogen, Speere oder Messer besaßen sie nicht. Verglichen mit vielen anderen Tieren waren sie obendrein ziemliche Schwächlinge. Kreuzte ein Löwe oder ein Bär auf, blieb ihnen nichts anderes übrig, als sich aus dem Staub zu machen. Und zwar Hals über Kopf. Noch heute wachen Kinder mitten in der Nacht auf und gruseln sich, weil unter ihrem Bett ein Monster lauern könnte. Ist dir das auch schon mal passiert? Das ist völlig normal, denn es handelt sich hier um eine tief eingegrabene Erinnerung an unser Leben vor Millionen von Jahren. Damals schlichen nämlich wirklich haufenweise Ungeheuer um schlafende Kinder herum. Das leiseste Knacken konnte ein hungriger Löwe sein. Und nur wenn du es ruckzuck auf einen Baum schafftest, ganz nach oben, hattest du eine Chance. Wenn du allerdings einfach weiterschliefst, dann warst du leichte Beute für den Löwen. Manchmal, wenn ein Löwe eine Giraffe erjagt hatte, schauten ihm die Menschen beim Fressen zu. Aus sicherer Entfernung. Zu gerne hätten sie ein paar Fleischbrocken abgehabt, aber sie trauten sich nicht heran, nicht einmal nachdem der Löwe weg war. Denn dann scharten sich bereits die nächsten Hungrigen um die Reste der Mahlzeit. Streitsüchtige Hyänen. Und mit denen wollten sich die Menschen auch nicht anlegen. Erst nachdem das letzte Tier pappsatt abgezogen war, schlichen sich die Menschen auf Zehenspitzen zum Kadaver. Doch das Einzige, was sie da noch vorfanden, waren Knochen. Wieder einmal Pech gehabt. Also zuckten sie mit den Schultern und machten sich auf die Suche nach ein paar Feigen. Doch eines Tages hatte einer der frühen Menschen, nehmen wir an, es war eine Frau, einen genialen Einfall. Sie nahm sich einen Stein und hackte damit einen Kadaverknochen kaputt. Im Inneren entdeckte sie eine saftige Substanz, das Knochenmark. Sie probierte es und fand es köstlich. Die Umstehenden beobachteten sie und machten es ihr nach.